Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Der Rosenkavalier. Why we're Der Rosenkavalier. Es war einmal ein Mann, der lebte in einer kleinen Wohnung im 8. Stock eines Hauses an einer mäßig befahrenen Straße inmitten einer mittelgroßen Stadt. Morgens verließ er das Haus, am frühen Abend kehrte er zurück, 9 to 5. In seiner Wohnung war es schlicht, Bilder an den Wänden, Blumen an den Fenstern gab es nicht. Abend für Abend öffnete der Mann eine Dose, verrührte den Inhalt in einem Topf, den er erwärmte, und aß daraus. Teller, das wird sich nicht lohnen, dachte der Mann, stieß einen Löffel in den Topf und aß seine Bohnen. Ging er mal über die Straße, hob sich hier und da ein Arm zum Gruß. Hallo. Kehrte er ein irgendwo auf ein Bier, dauerte es nicht lange und jemand schlug ihm auf die Schulter. Na du, auch hier? Freunde im Leben dieses Mannes, es gab sie durchaus. Manchmal standen sie oben in seiner Wohnung im 8. Stock und mokierten sich. Du könntest mal ein paar Bilder an die Wand nageln, sagte einer Und du hast ja nicht mal Blumen im Fenster, sagte ein anderer. Der Mann zuckte nur mit den Schultern. Ich bin halt allein. Tag für Tag, Jahr für Jahr, sagte er und verschwieg, wie einsam er wirklich war. Seine Freunde freilich schienen das zu ahnen. Sie wussten, er aß jeden Tag Bohnen aus Dosen. Und der Mann seufzte. Wenn ich nur die große Liebe fände, ich wäre jeden Tag unten an der Ecke und kaufte Rosen. Der Rosenkavalier. Als wieder einmal der Winter vor der Tür stand, wurde es besonders kalt und die Nachbarin des Mannes im 8. Stock erkrankte. So schwer, dass sie, die alte Dame, verstarb. In die nun frei gewordene Wohnung kam schon bald wieder Leben. Eine junge Frau zog ein. Der Mann fand sie ausgesprochen hübsch. Die beiden grüßten sich auf der Straße, im Hausflur, vor der Tür. Er mochte ihre Stimme, ihre großen dunklen Augen. Eigentlich mochte er alles an ihr. Er begann, ihr den Müll auf die Straße zu tragen, bot ihr bei einer Gelegenheit an, sie ans andere Ende der Stadt zu kutschieren und fuhr sie auch nur zu bereitwillig zum nächsten Tierarzt, nachdem ihre Katze von einem Nachbarshund gebissen worden war. Er lieh ihr seine alten Jazzplatten und blieb spätabends gelegentlich vor ihrer Haustür stehen, um zu horchen, ob sie diese wohl auch wirklich hören würde. Neuerdings aß er seine Bohnen auch nicht mehr aus dem Topf. Er griff sich vielmehr einen Teller. Eines Tages nahm er allen Mut zusammen, ging runter zur Ecke, betrat den Blumenladen und erstand ein rundes Dutzend roter Rosen. Mit denen unterm Arm stürmte er zurück, nahm die Treppe und nicht den Lift, holte ganz tief Luft und klingelte bei seiner Angebeteten. Die öffnete, verzog ein wenig verlegen das Gesicht, bedankte sich artig, murmelte eine Entschuldigung und schloss die Tür. Der Mann betrat ein wenig nachdenklich seine Wohnung, nahm eine Dose Bohnen aus dem Regal und hoffte, es würde vielleicht in dieser Nacht noch an seiner Tür klingeln. Doch es blieb ruhig. Think I hear my heartbeat. Baby smoking got me rolling stogies on the dark street. This Jackson nigga, cause he got some shit we can't afford. Another day in Gary, another couple niggas in the morgue. He got the feet in his weed crumbs on plush seat. Niggas wanna hate, they can get a tape, the white sheet. And instead of talking, my chopping, he gonna let it rip. All the bullets that got my name on, still in the clip. Like a bitch, I was a virgin, hope she let me fuck. Pray I'm rich before a nigga bust his last nut. Homie 84 got the same rims that mine had. Freddie jumped up in it like freshman year with the dime bag. I started small time dope game, cocaine. Pull the stick up to the nigga from a no name. Diamond bezel went from pebbles to a whole thing. Now the point detectives in my section on my own name. Kids, nigga, shot. What you know about that motherfucker point blank murder, nigga? Motherfucker arm riding, nigga. What you know about that motherfucker strong arm shit, nigga? A100, you know what I'm saying, bitch? Been there, done it, you know what I'm saying? That damn it. Motherfucker ski mask, what you know about that motherfucker duct tape to a nigga face, nigga? You know what I'm saying? That real shit, motherfucker putting holes on the motherfucking ground, nigga. Whole family, nigga. Kids, everything, goddamn. Grandma, uncle, cousin, everybody on the goddamn floor, bitch. Yeah. Slam. And now the gang. Facts that show the operation of our law enforcement officials in their war against the unruly. Der Rosenkavalier. Am nächsten Morgen saß die Frau unschlüssig an ihrem Küchentisch und starrte unentwegt auf die Rosen, die sie wohlweislich nicht ins Wasser gestellt hatte. »So geht das nicht«, sagte sie halblaut vor sich hin. »Ich muss ihm zeigen, dass das so nicht geht. Ich will das nicht.« Sie huschte aus der Wohnung, verließ das Haus in Richtung der nächsten Haltestelle und warf zuvor die Blumen noch hastig in den Müll. Auch der Mann verließ seine Wohnung, erblickte die Blumen im Müll und begriff, dass sie ihn nicht haben will. Traurig bestieg er seinen Wagen, fuhr los und schluchzte: »Fuck this life. 9 to 5.« Der Rosenkavalier. Seinen Freunden war das alles nicht entgangen. Er ist verliebt, tuschelten sie. Ein hübsches Ding. Und er liebt es. Doch die beiden grüßten in Wahrheit einander nur noch flüchtig. Dabei blieb es. Hinzu kam, es gab in der Stadt einen Italo-Disco-DJ. Und der hatte längst ein Auge auf die junge Frau geworfen. Auch sie eins auf ihn verstohlen. Eines Abends stand der DJ vor der Tür ihres Hauses und war sich nicht sicher. Es war bereits spät, jetzt noch klingeln. Aus dem Müllheimer am Haus ragten noch die Rosen heraus, langstielig, wie sie nun einmal waren. Der DJ betrachtete sie. Etliche Blütenblätter hatten sich bereits gelöst, die Stängel waren heillos zerknickt, die Blätter zerzaust. Kurz entschlossen griff er nach dem Strauß, klingelte, stürmte die Treppe empor und überreichte wortlos grinsend, was er da in den Händen hielt. Die Frau lachte und dachte, er hat sie von der Tankstelle. Er ist darin nicht sonderlich geübt, Blumen für eine Frau zu kaufen, die er liebt. Und hat sich die schwächlichsten Exemplare andrehen lassen. Ich finde ihn süß. Sie bat ihn doch hineinzukommen. Die beiden wurden ein Paar. Kurze Zeit später verließen sie gemeinsam die Stadt. In der erneut frei gewordenen Wohnung lebt nun ein Mann um die 80, der Rheuma hat. We'll be right back. Der Rosenkavalier. Es war einmal ein Mann, der lebte in einer kleinen Wohnung im 8. Stock eines Hauses an einer mäßig befahrenen Straße inmitten einer mittelgroßen Stadt. Immer noch verließ er morgens das Haus und kehrte am frühen Abend zurück. 9 to 5. Gebeugter Gang, leerer Blick. Wenn überhaupt, dann blickte dieser Kerl zurück und gedachte seiner ehemaligen Nachbarin, der jungen Frau. Seine große Liebe, der einsame Mann. Seine Freunde sorgten sich. Einer von ihnen reiste nach Indien, kam mit einer exotischen Flöte zurück und sagte: Hier, mach mal Musik, komm auf andere Gedanken. Liebeskummer lohnt sich nicht. 100 Jahre deutscher Schlager, das singt sich so dahin. Ach, wie gut, dass ich kein Dicker bin. Dick war er geworden, ja, richtig dick. Ganz sicher lag das an den Bohnen, die er schon lange wieder begonnen hatte, aus dem Topf zu essen. Keinen Ton brachte der einsame dicke Mann aus der Flöte heraus, so sehr er sich auch mühte. Er schlug sie wütend auf den Tisch immer wieder und hörte nicht auf, sie auf den Tisch zu schlagen. Das gefiel ihm offenbar. Am nächsten Tag jedenfalls kaufte er sich eine Bassdrum, ein paar Trommeln und Becken, schaffte das alles in den Keller und schlug mit seinen Sticks auf dieses Fell, auf jenes Fell. Die Flöte warf er in den Müll. Die Kinder unten im Hof griffen danach und sagten: Mann, ist der doof. Oh, Der Rosenkavalier. Sein Leben änderte sich, es wurde schneller. Sein Körper straffte sich, sein Gesicht. Auf eine Wand der Küche hatte er gepinselt, kein Dosengericht. Stattdessen Salate, Kohlehydrate. Seine Freunde erkundigten sich, hast du noch Liebeskummer? Nein, sagte der Mann und drehte dabei kunstvoll einen Stick in der Hand. Ich werde keine Rosen mehr verschenken. Und Liebeskummer? Keine Spur. Ab morgen gehe ich auf Tour. Ich mache keine Komplimente. Ich sage immer alles so, wie es ist. Und darum sag ich dir ganz ehrlich, dass du für mich ein Wunder bist. Ich mache keine Komplimente. Bei diesem Spiel kenn ich mich einfach nicht aus. Weißt du, du bist allen Mädchen in tausend Dingen weit voraus. Ich gehe um wie der Löwe im Käfig, wenn ich dich aus den Augen verliere. Ich brauch dich so wie die Wisse, den Regen, wie ein Pianist das Klavier. Ich mache keine Komplimente, denn dazu hab ich leider gar kein Talent. Doch wenn du sagst, dass du mich lieb hast, das ist das schönste Kompliment. Das ist das schönste Kompliment. Das ist das. va abbastanza bene, abbastanza va. Dobbiamo pensare tutti quanti, dobbiamo pensare qua e là. Ma io dico basta alla mente, va abbastanza bene, abbastanza va. Abbastanza bene, un po' di veloce, tutti quanti, abbastanza va, la mia mente, un po' di veloce, la mia mente che salta qua e là, ma io dico basta alla mente, va abbastanza bene, abbastanza va. Dobbiamo pensare qua e là, ma io dico basta alla mente, va abbastanza bene, abbastanza va. Okay, now I tell the mind, calm down, slow down a little, you're moving too fast, a little more calm, more relaxed, the mind just going too fast, I say, calm down. La mia mente troppo veloce. Allora dico Rosenkavalier. Die junge Frau und der Italo-Disco-DJ waren einige hundert Kilometer weit in eine Stadt gezogen, in der ihr Glück recht schnell zerbrach. Er lungerte nachts in den Clubs herum, hatte wenig Engagements. Sie verlor ihr Herz an den rundlichen Koch eines Restaurants, der ihr bei einer Gelegenheit eine Rose an Tisch 12 gebracht hatte, um sich sodann schnurstracks zurückzuziehen in seine angestammte Küche. Die junge Frau fand diesen Auftritt gelungen. Sie ließ sich auf das Spielchen ein. Die beiden wurden schnell ein Paar. Doch so nach einem Jahr war auch hier das Feuer erloschen. Wann immer der rundliche Mann sich ihr noch näherte, fuhr sie ihn an. Du bist ein Stoffel und du riechst nach Kartoffel. Enttäuscht vom Leben starrte sie aus dem Fenster in die Nacht. In einem Regal an der Wand sah sie eher zufällig die Jazzplatten. Sie hatte sie nie zurückgebracht. Der einsame Mann, der sie ihr damals in die Hand gedrückt hatte, was der wohl treiben mochte. Vermutlich immer noch 9 to 5. Sie blickte in die sternenklare Nacht, öffnete das Fenster und rief, Fuck this life! in mind. That you can drift down the ore, but don't reach the river Rhine. Coming down from the ridges with the pace of time, and we fall from the bridges, and we're drawn to the river Rhine. And all the bridges burn. Above along the line, just burn on, burn. We're on our way to the river Rhine. Der Rosenkavalier, der einsame Mann, er war jetzt ständig auf Tour. Von Langeweile also keine Spur. Berlin, Hamburg, München, Cologne. München, Hamburg, Cologne, Berlin. Nein, so war das nichts für ihn. Er und diese Band, die fuhren mit ihrem Bus wirklich kreuz und quer. Schlachthof in Kassel, Hemdendienst in Nürnberg, Café Kairo in Bern und auch das Attic in Ahaus immer wieder gern. Hafen 2, Offenbach, Halle, Object 5, Bang the Drum, It's a Wonderful Life. Eines Abends passiert, was so gesehen passieren muss. Der einsame Mann geht erst spät nach etlichen Sets von der kleinen Bühne. Da steht sie vor ihm, seine große Liebe, und starrt ihn an und fragt: Isst du eigentlich immer noch diese Bohnen aus der Dose? Nein, sagt der Mann und stammelt etwas von Salate, Kohlenhydrate. Eilt nach vorne, greift sich eine Rose und balanciert sie nebst Wasser und Vase und seinen Sticks auf der Nase. Es wird berichtet, die junge Frau habe schallend gelacht. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talkradio mit Jürgen Domian. Das Jürgen hat es eben bereits gesagt. Heute um 1.05 Uhr beginnt. Drum. Windshield wipers.